Am 23. Dezember hielt der Vorsitzende der Partei der Arbeit Koreas Kim Jong-un auf dem ersten Kongress der Vorsitzenden der Hauptgrundorganisationen der ganzen Partei die Eröffnungsansprache. Zuerst verwies er darauf, dass in der Zeit des feierlichen Kampfes für die Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas zum ersten Mal in der Geschichte der Partei der Kongress der Vorsitzenden der Hauptgrundorganisationen der ganzen Partei stattfindet. Dann bezeigte er in Widerspiegelung des unermesslichen Verehrungsgefühls der Teilnehmer des Kongresses und aller Parteimitglieder, Angehörigen der Volksarmee und Bürger des ganzen Landes, den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, Gründern und Entwicklern der ruhmreichen Partei und Symbol des würdevollen Vaterlandes, Hochachtung und ewigen Ruhm. Er stattete den Teilnehmern des Kongresses und allen Vorsitzenden der Hauptgrundorganisationen der ganzen Partei, die die absolute Treuergebenheit zur Partei und den aufopferungsvollen Dienst am Volk für lebenswichtig halten, trotz aller Schwierigkeiten und Bewährungsproben mit dem ZK der Partei Schritt halten und ihre Hauptkampfstellungen für die Durchsetzung der Parteipolitik zuverlässig verteidigen, seinen herzlichen Dank ab und sandte ihnen kämpferische Grüße. Kim Jong-un berichtete über die gegenwärtige Situation Nordostasiens, die gesamte internationale politische Lage und die heutige Situation in Südkorea und betonte, dass die internationale Lage von heute es noch deutlicher bestätige, dass die Idee und der Kurs der Partei der Arbeit Koreas auf die parallele Entwicklung der Wirtschaft und der Atomstreitkräfte völlig gerecht und richtig seien. Weiter sprach er wie folgt. Die imperialistischen reaktionären Kräfte, die vor der rapiden Erhöhung der strategischen Stellung der TVRK große Angst haben, fabrizierten die UNO-Sanktionsresolution und reden böswillig von Separatsanktionen. Das ist jedoch ein klarer Beweis für den Sieg der TVRK. In diesem Jahr machten die Koreaner unter der richtigen Führung der Partei bei der Entwicklung der Revolution einen großen Fortschritt. Dank der glühenden patriotischen Gesinnung und Treue aller Funktionäre und Werktätigen und ihrer aufopferungsvollen Einsätze wurden im 200-Tage-Kampf beispiellose Produktionserfolge in den Bereichen Industrie, Landwirtschaft, Obstbau und Fischereiwesen erzielt. Und die Bauarbeiten für den Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete in der ersten Etappe im Bezirk Nordhangyong erfolgreich ausgeführt. Auch der Bau der Ryomyong-Straße wurde im schnellen Tempo vorangetrieben und steht der Einweihung nahe. Der Bereich Rüstungswissenschaft entwickelte die eigenen strategischen Hightech-Waffen erfolgreich, wodurch die staatlichen Atomstreitkräfte qualitativ und quantitativ verstärkt wurden. Auch in den Bereichen Wissenschaft, Bildungs- und Gesundheitswesen und Sport wurden viele Erfolge erreicht. Das ist den Vorsitzenden der Hauptgrundorganisationen der ganzen Partei zu verdanken, die die Parteimitglieder und Werktätigen zum Kampf für die todesmutige Verteidigung und Durchsetzung der Linien und Politiken der Partei kräftig aufgerüttelt haben. Kim Jong-un sprach den Vorsitzenden der Hauptgrundorganisationen, die mit dem Stolz darauf, nach dem Appell der Partei den 200-Tage-Kampf siegreich abgeschlossen zu haben, am Kongress teilnehmen und allen Parteimitgliedern und Bürgern erneut seinen herzlichsten Glückwunsch aus. Er erwähnte, warum die Partei wie Parteitag großes Gewicht auf den Kongress der Vorsitzenden der Hauptgrundorganisationen der ganzen Partei lege und unterstrich, dass die Verstärkung der Rolle der Hauptgrundorganisationen ein wichtiges Unterpfand für die Verstärkung und Entwicklung der Partei und den siegreichen Fortschritt der Revolution und des Aufbaus sei. Insbesondere maß er der Rolle der Vorsitzenden der Hauptgrundorganisationen große Bedeutung bei und hob weiter Folgendes hervor. Die richtige Durchsetzung der Linien und Politiken der Partei hängt von ganz von der politisch-ideologischen Vorbereitung der Vorsitzenden der Hauptgrundorganisationen, ihrer organisatorischen Fähigkeit, ihrem revolutionären Kampfgeist und ihrer hartnäckigen Tatkraft ab. Die Quelle der Kraft und der unbesiegbaren Macht der Partei liegt in ihrer Blutsverwandtschaft mit den Volksmassen und in der aktiven Unterstützung und dem großen Vertrauen vom Volk. Auf diesem Kongress soll man sowohl die Erfolge und Erfahrungen bei den Arbeiten der Hauptgrundorganisationen als auch ihre Fehler und die Fragen über die Rolle und den Arbeitsstil ihrer Vorsitzenden kritisch und tiefgründig analysieren und bilanzieren und die Frage über die allseitige Verstärkung ihrer Funktion und Rolle im Kampf für die Verstärkung und Entwicklung der Partei und die Durchsetzung der Parteipolitik tief eingehend besprechen. Das Hauptziel dieses Kongresses besteht darin, dass dieser ein Anlass dazu wird, dass alle Teilnehmer mit dem parteilichen Gewissen auf ihre vergangenen Arbeiten zurückblicken und sich mutig um die Korrigierung ihrer Fehler bemühen, damit eine große Wende bei der grundlegenden Verbesserung der Arbeit der Hauptgrundorganisationen herbeigeführt wird. Der Vorsitzende der Partei der Arbeit Koreas, Kim Jong-un, äußerte die Überzeugung, dass dieser Kongress durch hohen politischen Elan und aktive Anteilnahme der Teilnehmer erfolgreich stattfinden und einen historischen Meilenstein für die Verstärkung und Entwicklung der Partei und die Verwirklichung der koreanischen Revolution legen wird, und erklärte den ersten Kongress der Vorsitzenden der Hauptgrundorganisationen der ganzen Partei für eröffnet.